Урок 13, упражнение 12, страница 11. Die Adresse. Die Adressen. Die Anrichte. Die Anrichten. Das Bad. Die Bäder. Das Bett. Die Betten. Das Bild. Die Bilder. Der Bücherschrank, die Bücherschränke. Der Einbauschrank, die Einbauschränke. Die Einladung, die Einladungen. Das Esszimmer, die Esszimmer. Der Fahrstuhl, die Fahrstühle. Das Fernsehgerät, die Fernsehgeräte. Der Fernseher, die Fernseher. Das Geschirr. Die Haltestelle. Die Haltestellen. Der Kleiderschrank. Die Kleiderschränke. Der Korridor. Die Korridore. Die Küche. Die Küchen. Der Kühlschrank. Die Kühlschränke. Die Liege. Die Liegen. Der Phonoschrank, die Phonoschränke. Der Plattenspieler, die Plattenspieler. Das Rundfunkgerät, die Rundfunkgeräte. Das Schlafzimmer, die Schlafzimmer. Der Schrank, die Schränke. Die Schrankwand, die Schrankwände. Die Stehleuchte, die Stehleuchten. Der Sessel, die Sessel. Der Stuhl, die Stühle. Der Tisch, die Tische. Die Toilette, die Toiletten. Die Tür, die Türen. Die Wand, die Wände. Die Wanduhr, die Wanduhren. Die Wohnung, die Wohnungen. Das Wohnzimmer, die Wohnzimmer. Das Zimmer, die Zimmer. Ablegen. Anrufen. Brauchen. Dienen. Finden. Hängen. Kaufen. Klingeln. Stellen. Grün. Mitten. Neu, weit. Darf ich herein? Dienen als. Eine Treppe hoch. Zwei Treppen hoch. Es gibt. Zu Kellers. Ein halb hoher Tisch. Ein Zeitungstisch. Nach Feierabend. Eine neue Wohnung.